Fäuste Gewalt im Blick geradeaus für den Sieg. Nehmen Sie den Toten kaum. Die Kolonnen der Nacht marschieren mit festem Schritt. Die Kolonnen der Nacht gehen mit gleichem Schritt. Durch die Stille der Nacht, die Fahne voran, marschiert auch ein junger Mann. Junge Soldaten mit Herz und Verstand im Kampf ums Vaterland. Die Kolonnen der Nacht marschieren mit festem Schritt. Die Kolonnen der Nacht gehen mit gleichen Tritt. Die Nacht wird zum Tag, der Tag wird zum Nacht, gegen Feinde, sie kämpfen mit aller Macht. Mit dem Willen zum Sieg in jeder Nacht, für Deutschland haben sie stets alles vollbracht. Die Kolonnen der Nacht marschieren mit festem Schritt. Die Kolonnen der Nacht gehen in gleichem Schritt. Kolonnen der Nacht marschieren mit festem Schritt. Die Kolonnen der Nacht gehen in gleichem Tritt.